Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Kann es sein, dass 1 und 1 weniger ist als 2? Warum gibt es überhaupt Masse? Warum ist die Welt so aufgebaut, wie sie uns erscheint? Was ist da los? Da gibt es einen Begriff, der unglaublich wichtig ist und der sehr, sehr oft völlig missverstanden wird. Und der hat mit diesen merkwürdigen Fragen zu tun. 1 und 1 weniger als 2, was soll denn das sein? Nun, es hat was damit zu tun, wie Dinge sich in der Natur miteinander verbinden. Und damit sich etwas verbindet, dazu bedarf es Kräfte. Die Kräfte, die führen dazu, dass sich Dinge miteinander verbinden, die sich eigentlich unter Umständen nicht verbinden würden, weil sie alleine unter Umständen wesentlich angenehmer existieren könnten, vermeintlich, wenn sie aber dann miteinander verbunden. Ach, das will ich Ihnen lange erzählen. Es geht um die Frage, was ist Bindungsenergie? Und das ist eigentlich eine so grundsätzliche Frage, dass ich mich wundere, dass wir nicht schon längst mal drüber gesprochen haben. Ja? Bindungsenergie ist einer der wichtigsten Begriffe der Physik. Und weil sich die Physik eben mit dem ganzen Universum beschäftigt, in dem Fall also die Astrophysik, ist die Bindungsenergie ein zentraler Begriff von allem, was im Universum überhaupt vorhanden ist. Jetzt ist die Frage, wie fange ich das jetzt an? Ohne Sie gleich zu verwirren, denn Sie wissen schon eine ganze Menge. Aber ich müsste es Ihnen eigentlich so erzählen, als wenn Sie das noch nicht alles wüssten, was Sie schon wissen. Sie wissen natürlich, dass Atomkerne ja aus Protonen bestehen, den positiv geladenen Teilchen, aber auch Neutronen sind dabei. Das können Sie jetzt mal alles zur Seite legen, dass da noch Neutronen drin sind, die eben nicht geladen sind. Versetzen wir uns zurück in den Anfang des 20. Jahrhunderts, als man in der Physik anfing, Atomkerne zu wiegen. Man wollte wissen, wie schwer sind denn jetzt die einzelnen chemischen Elemente? Und man stellte fest, die chemischen Elemente unterscheiden sich in der Tat in ihrem Gewicht ganz gewaltig. Da gibt es zum Beispiel den Sauerstoff. Der hat das Gewicht, so wie man es damals feststellte, 16. In einer gewissen Einheit, auf die wir gleich zu sprechen kommen werden. Kohlenstoff hat das Gewicht 12. Also die Idee war folgende. Man dachte einfach, dass Atomkerne, wie zum Beispiel Sauerstoff oder Kohlenstoff, sich aus 16 beim Sauerstoff oder aus 12 beim Kohlenstoff Wasserstoffatomen zusammensetzen. So sollten sich eigentlich alle Atomkerne im Periodensystem, Sie erinnern sich alle an das Periodensystem, ne, zusammensetzen. Und dann hat man das Wasserstoffatom gewogen. Ach, Sie wissen gar nicht, wie man Atome wiegt. Ja, tut mir leid, habe ich verdrängt. Wie wiegt man ein Atom? Man macht es im Allgemeinen so: Man schickt es durch ein elektrisches Feld, das Atom, ja, und dadurch wird es beschleunigt. Und dann lässt man das Atom durch ein Magnetfeld fliegen. Ein geladener Atomkern, der ist ja immer positiv geladen, jeder Atomkern ist positiv geladen, der eine mehr, ja, wenn es sehr viele Protonen sind, der andere weniger, wenn es zum Beispiel nur Wasserstoff ist. Und durch die Ablenkung im Magnetfeld, denn geladene Teilchen, Sie entsinnen sich, werden ja durch elektrische Felder und magnetische Felder abgelenkt. Durch die Ablenkung kann man messen, wie schwer der Atomkern ist. Ist natürlich klar, dass ein schwerer Atomkern, da muss man mehr Energie aufwenden, um ihn abzulenken, als ein leichter Atomkern. So ist das ja in diesem Universum. Man muss ja immer arbeiten, wenn man irgendwas machen will. Muss immer irgendwas getan werden. Okay. Und dieser Apparat, den nennt man Massenspektrograph. Man kann also in einem Massenspektrograph Atomkerne so genau vermessen, dass man bis auf, ich weiß nicht wie genau, herausfinden kann, wie schwer die einzelnen Atomkerne sind. Also in dem Fall zum Beispiel Anfang des 20. Jahrhunderts war man in der Lage zu unterscheiden, ob Neon 20 Atombausteine hat oder 22. Ja. So genau konnte man das messen. Heutzutage kann man Moleküle so genau durchmessen, dass man ganz genau weiß, wie schwer die einzelnen Atomkerne sind. Das ist ungeheuerlich gewesen. Okay, jetzt kommen wir zum Wiegen des leichtesten Elementes, des Wasserstoffs. Nach der Theorie müsste Wasserstoff wie schwer sein? 1. Klar. Also Sauerstoff ist 16, Kohlenstoff ist 12, Helium ist 4. Also, damit also Helium aus 4 Wasserstoff zusammengesetzt sein muss, muss Wasserstoff 1 sein. Stellte sich aber raus, dass Wasserstoff ein bisschen schwerer war als 1. Genau war es 1,008. Also hat man sofort natürlich gemessen, nochmal Helium nachgemessen, kann ja sein, dass man sich vermisst. Ne? Man ist so oft so vermessen, dass man meint, man hätte nicht genau genug, man hätte so genau gemessen. Dann stellt sich raus, Helium ist 4. Ja, wie jetzt? Wasserstoff ist mehr als 1. 4 mal 1,008 ist doch mehr als 4. Wo ist die Masse hingekommen? Was da passiert? Offenbar ist bei der Verbindung dieser Teilchen, beim Wasserstoff weiß man ja schon, wusste man ja schon früher, dass Wasserstoff nur aus einem Proton besteht. Ein einziges Teilchen, aber es hatte nicht die Masse 1 in diesen Einheiten, sondern 1,008. Wenn ich jetzt 4 davon zusammensetze zu einem Heliumkern, dann verschwindet offenbar Masse. Also Sie können sich vorstellen, dass die Physiker Anfang des 20. Jahrhunderts ein Riesenproblem hatten damit, dass bei dem Addieren von 4 Atomteilchen irgendwie Masse verschwunden ist. Wo soll die denn hingehen, bitteschön? Ja, jetzt kommen wir zu einer der berühmtesten Formeln des 20. Jahrhunderts. Eine Formel, die leider nicht nur Gutes bewirkt hat, sondern auch zu einer Entwicklung von einer Waffe geführt hat, die fürchterlich gewesen ist und immer noch ist, nämlich zur Entwicklung der Atombombe. Es geht um die Formel E gleich mc². Energie ist dasselbe wie Masse. Diese Erkenntnis kommt aus der speziellen Relativitätstheorie. Ich kann es nicht ändern. Die Relativitätstheorie allgemein ist eben eine der Grundlagen der Physik. Ja, eine ganz wichtige Grundlage. Natürlich sagt einem im Grunde genommen, also würde man sagen, der gesunde Menschenverstand sagt einem, wenn ich einen Körper beschleunige und anschiebe und beschleunige und beschleunige und beschleunige, der soll doch immer schneller werden, der kann doch immer schneller werden. Der kann doch so schnell werden, wie er will, so schnell, wie ich will, wenn ich das Ding beschleunige. Nee, stimmt aber nicht. Es war anders. In den Experimenten stellte sich raus, wenn also die Masse, also wenn das Teilchen, wenn ich irgendein Teilchen nehme und beschleunige es, dann brauche ich immer mehr und mehr Energie, über alle Maße viel Energie, wenn das Teilchen fast so schnell wird wie die Lichtgeschwindigkeit, nämlich dieses c. E gleich m mal c Quadrat sagt also, die Energie ist gleich der Masse mal der Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Und wenn ich einen Versuch mache, ein Teilchen zu beschleunigen und einen Körper zu beschleunigen, dann muss ich unglaublich viel, also unermesslich viel Energie aufwenden, wenn das Ding irgendwann mal in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit kommt. Was ist da los? Ganz einfach. Wenn ein Körper beschleunigt wird und ich gebe ihm Energie, dann ist er nach dieser Formel E gleich m mal c Quadrat, dann wird der Körper schwerer. Und der wird umso schwerer, je schneller er wird. Das heißt, ich muss immer mehr und mehr Energie aufwenden, bis ich schließlich unermesslich viel bräuchte, um einen Körper tatsächlich auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen. Und diese Formel E gleich mc², das ist nun die Zauberformel dafür, um zu verstehen, was passiert eigentlich, wenn zwei Protonen zum Beispiel oder mehr Protonen zu einem Atomkern sich verbinden. Das muss ja am Anfang im Universum eine wichtige Rolle gespielt haben, denn am Anfang gab es ja nur einzelne Teilchen und erst nach ungefähr 3 Minuten waren die ersten zwei Elemente, nämlich Wasserstoff und Helium, erzeugt. Was passiert da? Also, nehmen wir mal den Fall von zwei Protonen. Ne? Die sind ja beide positiv geladen. Ne? Also, und positiv geladene Teilchen, die verbinden sich doch nicht. Die stoßen sich da ab. Ist doch klar, das wissen wir doch. Ja, es sei denn, zum Beispiel, ich beschleunige sie massiv. Aber dann, wenn ich diese beiden Teilchen sehr eng zusammengebracht habe, dann muss es eine Kraft geben, die viel stärker ist als die Kraft, die die Teilchen durch ihre Ladung wieder auseinanderreißt. Das ist die Kernkraft. Und so kann man sich vorstellen, wie die Bildung von Atomkernen sich vollzieht, nämlich durch eine Bindungskraft, die so stark ist, dass in dem Moment, wo die Teilchen nah genug zusammengekommen sind, was passiert dann mit der Bindungsenergie? Ja, was passiert dann damit? Die muss frei werden. Wenn die Kraft die Teilchen so beschleunigt hat, dass sie auf einmal unter dem Einfluss dieser Kraft stehen, vollständig, dann muss die Bindungsenergie weg. Warum? Ganz einfach. Weil die Bindung dieser beiden Teilchen etwas sein muss, was stabiler ist als das, was vorher da war. Nochmal. Wir fangen nochmal von vorne an. Ich weiß es nicht einfach. Ich habe es vorhin schon zu den Kolleginnen und Kollegen. Es ist ein schwieriges Thema. Nochmal. Also, wir nehmen zwei Teilchen und lassen sie einfach mal aufeinander laufen. Dabei gewinnen die Teilchen ja im Prinzip kinetische Energie, wenn sie beschleunigt werden durch irgendwas. Ne? Wir treiben sie dazu. Diese kinetische Energie entspricht nun ja wieder einer Masse. Ne? Die Teilchen werden beschleunigt und beschleunigt und beschleunigt. Energie ist gleich Masse mal C Quadrat. Aber in dem Moment, wo die Bindung fest ist, wo diese Bindungskraft, nämlich in dem Fall die starke Kernkraft, die die Kerne zusammenhält, wo die zugreift und diese beiden Teilchen miteinander zu einem Atomkern verbindet, muss der Zustand stabiler sein als vorher. Ein stabilerer Zustand ist immer ein Zustand, ich reg mich hier schon wieder ab, keine Bange, ein Zustand niedrigerer Energie. Ja? Also, ein Atomkern ist nach der Bindung leichter als die Summe seiner Einzelteilchenmassen, wenn ich die alleine messen würde. Also, die Bindung von Atomkernen ist dieser merkwürdige Zusammenhang, 1 und 1 ist eben nicht 2, sondern weniger, weil es ist was verloren gegangen. Es ist zum Beispiel so, also man kann das nicht messen im normalen Leben. Ja? Wasser, das 100 Grad heiß ist, ist leichter, die gleiche Menge Wasser ist leichter, ein winziges Billionstelchen Kilogramm, als Wasser bei 0 Grad Celsius. Wenn Kohle verbrennt, ja, wenn Kohle verbrennt, dann ist die verbrannte Kohle hinterher ein wenig leichter als die Kohle, die vorher da war. Ja, nicht weil es in Luft aufgegangen ist, nein, sondern es ist einfach die Energie ist umgesetzt worden. Das heißt, die Masse ist umgesetzt worden. Merken Sie, wie die Begriffe sich hier miteinander verschlingen. Das Irre ist nämlich, wenn man wissen will, was in diesem Universum eigentlich Masse tatsächlich ist, dann ist es nach der Relativitätstheorie vor allen Dingen Energie. Und zwar, wie soll ich es ausdrücken, geronnene Energie. Masse ist geronnene Energie. Sie können natürlich jederzeit einen Lichtschalter anmachen und dann werden Photonen freigesetzt, also Energie. Die Photonen haben natürlich entsprechend ihrer Energie auch eine gewisse Masse, aber sie haben keine Ruhemasse. Man kann Licht nicht zur Ruhe bringen, auch nicht verbinden sozusagen. Bei Materie ist es was anderes. Massebehaftete Teilchen besitzen in sich Energie. Jetzt ist es so, also ein Kilogramm Materie zum Beispiel entspricht einer Energie von 100.000 Tonnen Dynamit. Das muss man sich mal überlegen. Ja? So viel Energie ist also in einem Kilogramm Materie eingesperrt. Das ist auch kein Wunder, denn ist uns völlig klar. Wenn ich nämlich anfangen wollte und würde die Atomkerne versuchen zu zerlegen, wie wir das zum Beispiel ja in einigen Kernanlagen tun, dabei wird Energie frei. Ja? Die Energie nämlich, die vorher die Kraft dazu verwendet hat, diese beiden Teilchen wieder zu einem Kern zu verbinden. Das heißt also, das ist ein Bindungsenergie ist ja der zentrale Begriff davon, dass überhaupt irgendetwas in diesem Universum existieren kann. Immer dann, wenn sich von alleine etwas miteinander verbindet, sind Kräfte im Spiel, ja, und dabei wird immer Energie frei. Die Bindungsenergie wird immer genau dann frei, wenn Dinge sich miteinander verbinden. Zum Beispiel auch dann, wenn ein Meteorit auf die Sonne fällt. Die Bindungsenergie dieser beiden, ja, nämlich der Meteorit wird von der Sonne angezogen, so wie eigentlich die Sonne auch von den Meteoriten angezogen wird. Wenn der Meteorit dann auf die Sonne geknallt ist, haben die beiden zusammen ein geringeres Gewicht als die beiden Einzelmassen zusammengezählt, weil dabei ist Bindungsenergie abgegeben worden. Also E gleich mc Quadrat hat, ist ja klar, eben auch das leider dazu geführt, dass man inzwischen weiß, welche enorme Kraft in den Kernen steckt, welche Energie in den Kernen steckt, hat zu den Kernwaffen geführt. Und zu vielen anderen Dingen. Einstein hat mal anlässlich seiner Arbeit über E gleich mc Quadrat geschrieben, dass er dieses Ergebnis sehr lustig und bestechend findet. Ja? Dass er aber nicht weiß, ob der liebe Gott ihn vielleicht nicht doch an der Nase herumgeführt hat.